Köpfe behält er, den Rest isst er. Nicht nur sein Wolf frisst es, der Wolf kriegt nur die Überreste. Fingern nackt.